Ivy muss da eingeschlafen sein. Jagger und Logo hatten nach ihr gerufen und sich gewundert, warum sie nicht geantwortet hatte. Als sie an den Platz kamen, wo sie ihre Fahrräder abgestellt hatten, fanden sie Ivy tatsächlich eingeschlafen unter der alten Eiche. Normalerweise hätten sich die zwei Freunde die Chance nicht entgehen lassen, Ivy mit einem Streich zu wecken. Doch im Moment hatten sie etwas anderes im Kopf. Ich bin gespannt, was Ivy dazu sagt. Also, wenn es nur einer oder zwei gewesen wären, dann wäre es mir vielleicht gar nicht aufgefallen. Einen toten Fisch in einem Fluss zu finden, ist wirklich nichts Ungewöhnliches. Hey, oh, ich glaube, ich bin eingeschlafen. Allerdings, Fräulein Rode. Es ist aber auch zu schön hier. Dieser Platz, diese Wärme, das Wasser, dieser alte Baum. So stelle ich mir das Paradies vor. Das Paradies hört nur leider 50 Meter flussabwärts ziemlich plötzlich auf. Wieso? Was meinst du damit? Jagger und ich haben weiter unten am Fluss eine entsetzliche Entdeckung gemacht. Ja, und was? So sag doch schon. Komm einfach mit. Wir zeigen es dir.